Nachtwandler von Doxy. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Nachtwandler von Doxy. Blick nicht immer in den Mond, blick nicht unaufhörlich in sein bleiches Angesicht, er ist dir gefährlich. Deiner Wangen Blüten wird der Arge bleichen und die Engel scheuchen, die dein Lager hüten. Wenn der Elfentanz beginnt und das Geisterflüstern, wird der blasse Junkermond plötzlich seltsam lüstern, seine Blicke saugen, Blut aus roten Wangen, bohren mit Verlangen sich in Mädchenaugen. Und zwei Mädchenaugen tief in die seinen blicken. Schließ das Fenster, komm hinweg, er wird dich umstricken. Wohin? Unaufhaltsam folgt sie seinem Drängen. Mit den Zaubersträngen zieht er sie gewaltsam. Blick nicht immer in den Mond, blick nicht unaufhörlich in sein bleiches Angesicht, er ist dir gefährlich. Deiner Wangen Blüten wird der Arge bleichen und die Engel scheuchen, die dein Lager hüten. Mutter, meiner Engelschutz ist von mir gewichen, meine Wangen rosenrot, allgemach verblichen. Weh, dass meine Sinne Zauberwerk berückte, dass mein Herz umstrickte jener leuchte Minne. Mitternächtlich taucht der Mond, der verliebte Schäfer, in den Teich. Um Mitternacht wandeln bleiche Schläfer. Auf dem blauen Teiche schwimmt, den Blick nach oben, Mondenschein umwoben, eine junge Leiche. Ende von Nachtwandler von Doxy. Aufgenommen von Astrid Weinmann, London.